Jetzt schauen wir in die Vereinigten Staaten. Der amerikanische Präsident hat wieder einmal Ärger. Den hat er ja häufiger, zumal öffentlich. Jetzt geht es allerdings um die Finanzen. Und das alle, wir wissen, es ist ein sensibles Thema. Es geht um Finanzunterlagen der Deutschen Bank, die an den Kongress gehen sollen. Und er klagt dagegen. Über all das möchte ich reden mit dem Kollegen Thilo Kössler. Erstmal einen schönen guten Tag, Thilo Kössler. Ja, schönen guten Abend, Herr Zierheide. Fangen wir an. Warum will der Kongress diese Unterlagen haben? Also, Donald Trump, seine drei Kinder und sein Firmenkonsortium wollen mit einer Unterlassungsklage verhindern, dass die Deutsche Bank als Trumps langjährige Hausbank Unterlagen über Kreditverträge an zwei Ausschüsse des Kongresses weiterleitet, bei denen es um eine Summe von zwischen 300 und 360 Millionen Dollar geht. Dahinter steckt ganz offensichtlich die Befürchtung der Familie Trump, dass möglicherweise Geschäftsverbindungen zutage gefördert werden, die der Präsident unter allen Umständen geheim halten möchte. Die Demokraten, Herr Zierheide, haben den Verdacht, dass Donald Trump diese Kredite, die zu einem Zeitpunkt vergeben wurden, als Trump bei den amerikanischen Banken längst als finanziell verbrannt galt, nur deshalb bekommen hat, weil er sehr reiche und sehr einflussreiche Bürgen hatte. Konkret geht es um den Verdacht der Demokraten, dass möglicherweise russische Oligarchen oder deren Hintermänner zu den Bürgen der Trump-Kredite gehören könnten. Und die Deutsche Bank ist damit unversehens in die unangenehme Position geraten, im Kontext der Russland-Affäre möglicherweise zu einem der wichtigsten Belastungszeugen geworden zu sein. Denn wenn sich der Verdacht der Demokraten erhärten würde, dann stünde der Präsident der Vereinigten Staaten ja als jemand da, der finanziell abhängig von anderen Mächten ist, in diesem Falle von Russland. Und das erklärt möglicherweise die Klage und die ganze Haltung der Trump-Familie. Das ist klar, was die Familie Trump möchte. Welche Chancen räumt man denn in Amerika sowohl dem Kongress jetzt ein, aber möglicherweise dann auch dieser Klage? Helfen Sie uns da. Ja, das wird sich zeigen. Ich vermute, dass die ganze Angelegenheit an die Gerichte gehen wird. Sie werden darüber zu entscheiden haben, ob der Kongress das Prä hat, diese Unterlagen zu verlangen oder ob die Klage Donald Trumps erfolgreich ist, dies zu verhindern. Die Demokraten sagen, die Klage Donald Trumps ist völlig wertlos. Natürlich habe allein der Kongress das verfassungsmäßig verbriefte Recht, mit den Mitteln der Vorladung unter Strafandrohung Informationen einzuholen, Zeugen und Firmen zu vernehmen, übrigens auch Firmen aus dem Ausland, und sich ein Bild etwa über die dubiosen Finanzen des Präsidenten zu machen. Das ist also das Kontrollrecht und das sind die Kontrollpflichten des Parlaments, sagt der Kongress. Allerdings will sich ja nicht nur der Kongress ein Bild von den Finanzen Donald Trumps machen und den Krediten der Deutschen Bank, sondern auch die Staatsanwaltschaft von New York. Auch sie hat die Unterlagen angefordert. Und nun sagen viele Rechtsexperten, Donald Trump hat tatsächlich keinerlei Chance, gegen den Kongress vorzugehen. Aber das werden, wie gesagt, die Gerichte möglicherweise entscheiden müssen. Und das kann sich dann aber hinziehen, möglicherweise über den Wahltermin im November nächsten Jahres hinaus. Und das, Herr Zierheide, könnte nur im Interesse des Präsidenten sein. Die Finanzen, das sagen ja viele, sind die eigentliche Achillesferse des Präsidenten. Und manch einer erinnert da an bestimmte Gangster, die am Ende nicht wegen ihrer Taten verurteilt worden sind, sondern wegen ihrer Finanzen. Ist das die Strategie und ist das das Bild, was man in den Vereinigten Staaten hat? Also Donald Trump hat immer erklärt, dass seine finanzielle Situation, die finanzielle Lage seiner Kinder, die finanzielle Lage seines Firmenkonsortiums die rote Linie seien, die nicht überschritten werden dürfe. Das hat er schon während des Mueller-Verfahrens deutlich gemacht. Aber Mueller hatte ja gar kein Mandat, darüber zu entscheiden. Mueller hat nur untersucht, ob es eine Zusammenarbeit mit den Russen gab, ob es eine Behinderung der Justiz gab. Alles, was die Finanzen anging, hat Robert Mueller geschickterweise weitergeleitet. Zum Beispiel an die Staatsanwaltschaft in New York. Und die Demokraten weiten jetzt mit ihrer neuen Mehrheit im Repräsentantenhaus ihr Mandat der Untersuchungen aus. Sie möchten jetzt wissen, wie ist es denn um die Finanzen bestellt. Donald Trump gibt aber zum Beispiel seine Steuererklärung nicht heraus. Und der Kongress und die Staatsanwaltschaft von New York sagen nun, wir überschreiten diese rote Linie, die Donald Trump da festgeschrieben hat. Und je nachdem, was zutage kommt, kann es für Donald Trump durchaus unangenehm werden. Auf der anderen Seite, das ist offensichtlich die neue Strategie der Demokraten, kein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, weil man weiß, da haben wir ohnehin geringe Chancen. Es führt weiter zu Spaltung innerhalb der Bevölkerung. Also sind das, ich will nicht sagen Nadelstiche, aber sowas Ähnliches, was da im Moment passiert? Ja, bei den Demokraten wächst ohne Zweifel die Frustration darüber, dass der Präsident jegliche Kooperation verweigert. Das gilt für die Herausgabe der Bankunterlagen, das gilt für seine Steuererklärung, das gilt auch für Ermittlungsakten aus dem Verfahren Mueller. Donald Trump hat klargemacht, und ich möchte es mal ein bisschen einordnen, dass er die Kompetenzen des Kongresses nicht akzeptieren will. In diesem Zusammenhang gibt es auch die Drohung des Justizministers, nicht vor dem Kongress auszusagen. Das heißt, am Ende läuft es auf einen Konflikt zwischen dem Präsidenten, also der Exekutive, und dem Kongress, der Legislative, hinaus. Es ist ein Machtkampf zwischen den Verfassungsorganen. Es gibt viele, die sagen, hier droht eine handfeste Verfassungskrise. Fakt ist, dass immer mehr Demokraten zunehmend verärgert sind. Angeblich wächst der Druck auf Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, eben doch noch ein Impeachment-Verfahren einzuleiten, ein Amtsenthebungsverfahren also. Aber sie warnt und sagt, Achtung, das könnte uns angesichts der klaren Perspektive, dass ein Impeachment-Verfahren im Senat, wo die Republikaner die Mehrheit haben, das könnte uns politisch auf die Füße fallen, zumal im Wahljahr 2020. Nochmal kurz zum Schluss, wie sieht die Öffentlichkeit das bisher? Das ist ja wichtig, denn am Ende entscheidet ja die Mehrheit, so sollte man es jedenfalls glauben oder hoffen. Es gibt zwei Öffentlichkeiten, mindestens zwei Öffentlichkeiten, Herr Zuhaide. Die eine ist die demokratische Öffentlichkeit. Die sieht das so, wie ich gerade die Haltung der Demokraten geschildert habe. Sie fordert mehr Transparenz von Donald Trump. Sie fordert Kooperation. Sie fordert Beweise, dass die Gewaltenteilung tatsächlich funktioniert. Und es gibt eine republikanische Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten, eine Öffentlichkeit Donald Trumps. Die sieht das naturgemäß völlig anders. Das war Thilo Kössler mit Informationen und Einschätzungen zu diesem Thema, die Klage in Amerika.